Am 2. November verurteilte der Generalverband der China-Koreaner in einer Erklärung die falsche Staatsverwaltung des Landesverräters in Bakune-Regimes Südkoreas. In der Erklärung wurde hervorgehoben, der Generalverband der China-Koreaner und alle China-Koreaner seien höchst empört über diesmaligen Skandal. Sie würden gemeinsam mit der südkoreanischen Bevölkerung Park Geun-hye des Präsidentenamtes entheben und sie hart verurteilen.